Menschheitsgeschichte ist Klimageschichte. Mit dem Erdzeitalter des Pleistozäns vor 2,6 Millionen Jahren setzt auch die Menschheitsepoche der Steinzeit ein. Erste Vertreter der Gattung Homo produzierten in Afrika Steingeräte. Als Eiszeitalter ist das Pleistozän geprägt durch den beständigen Wechsel langer Kalt- und kürzerer Warmzeiten. Letztere, die Interglaziale, wären durchschnittlich zwischen 9000 und 15000 Jahre. Auch heute leben wir in solch einem Interglazial, dem Holozän. Es dauert nun schon bald 12000 Jahre. Zwar wird es gerne als Nacheiszeitalter bezeichnet, doch ist das, der aktuellen Klimaerwärmung zum Trotz, zumindest auf lange Sicht hin eine zu optimistische Formulierung. Irgendwann kehrt das Eis zurück. Erst langsam entsteht ein Bewusstsein, dass die aus den Klimaschwankungen resultierende Krisenhaftigkeit der Lebensumstände ein zentraler Motor unserer Evolution war. Das Klima definiert jene Regionen der Welt, die überhaupt von Menschen bewohnt werden können. Nachdem der Homo sapiens zum Out of Africa aufgebrochen war, gelang es ihm vom Klima begünstigt, vor rund 45000 Jahren dauerhaft in Europa Fuß zu fassen. Deshalb lässt die Wissenschaft hier den jüngeren Abschnitt der Altsteinzeit, das Jungpaläolithikum, beginnen. Winter is coming. Bald schob sich eine gewaltige Wand aus Eis aus dem Norden heran. Im letzten eiszeitlichen Maximum vor 25.000 bis 20.000 Jahren war Berlin von Hunderten von Metern Eis bedeckt, während der Meeresspiegel sagenhafte 130 Meter tiefer lag als heute. Aber auch diesseits der Gletscher herrschten arktische oder zumindest subarktische Bedingungen mit Dauerfrost. Tundrenartige offene Landschaften dominierten, die aus krautreichem Grasland bestanden, in denen sich nur Zwergsträucher hielten. Allenfalls an Flüssen fanden sich mancherorts Galeriewälder. Das Klima war zudem trocken und extrem windig. Unmengen feinen, durch Frostverwitterung entstandenen Staubs häufte der Wind zu meterhohen Lösschichten auf. Geht es um das Jungpaläolithikum, haben wir alle die grandiosen Bilderwelten vor Augen, die in kathedralhaften Höhlen in Spanien oder Südfrankreich die Zeiten überdauerten. An den Wänden verewigten die Menschen das Eiszeitpanorama, eine Welt voller Mammuts, Wollnashörner, Wisente, Auerochsen, Rot- und Riesenhirsche und immer wieder Pferde, Rentiere, aber auch Bären und Höhlenlöwen. Doch so wie die Kathedralen des Mittelalters auch nicht die Alltagswelt repräsentierten, fand im Jungpaläolithikum das normale Leben eher in Zelten statt. In kleinen Gruppen zogen die Menschen durch die Weiten Europas, das damals nur von wenigen tausend Menschen bewohnt war. Sie produzierten keine Lebensmittel, sie lebten von dem, was ihnen die Natur zu bieten hatte. Das jahreszeitliche Angebot an Pflanzen und Tieren sowie die Verfügbarkeit von Ressourcen wie Wasser, Holz und Feuerstein bestimmte ihr Leben. Herumwandernde Herden von Rentieren, Pferden und Mammuts gaben den Takt des Lebens vor und waren entscheidend für die Lagerwechsel der Jäger und Sammler.